Frankreich. Den kontinuierlichen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft seit Beginn der Währungsunion habe ich in Kapitel 3 beschrieben. Dieser Prozess setzt sich ungebremst fort. Anfang Februar 2012 wurde bekannt, dass das französische Außenhandelsdefizit 2011 ein Rekordniveau von 70 Milliarden Euro erreicht hatte. Dafür war aktuell zwar auch die höhere Energierechnung verantwortlich, aber es war Teil eines langfristigen Trends. Und der französische Außenhandelsminister Pierre Lelouch wies darauf hin, dass Deutschland im gleichen Jahr einen Außenhandelsüberschuss von 160 Milliarden Euro erzielt habe. Seit 2002 fiel der Anteil Frankreichs am Welthandel von 8,2% auf 6,2%, während der deutsche Anteil von 14,3% auf 16,2% stieg. Für diesen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit sind strukturelle Ursachen verantwortlich. Die Arbeitskosten im verarbeitenden Gewerbe liegen in Frankreich auf deutschem Niveau, die Arbeitsproduktivität dagegen liegt um 12% niedriger. Das kann aber nicht die einzige Erklärung sein, auch die Attraktivität des gesamten Exportangebots scheint eine Rolle zu spielen. Die französische Regierung hat erkannt, dass sie durch strukturelle Reformen die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs erhöhen muss. Das braucht allerdings Zeit. Pierre Lelouch spricht von 12 Jahren, bis solche Reformen wirken. Zum Erscheinungstermin dieses Buches ist es durchaus offen, ob Frankreich den Willen und die Kraft zu solchen Reformen aufbringen will. Daneben steht die notwendige Schließung der strukturellen Lücke im französischen Staatshaushalt. Die Staatsquote ist mit 56,6% noch um 4 Prozentpunkte höher als in Schweden und um 8,7 Prozentpunkte höher als in Deutschland. Das konjunkturbereinigte Primärdefizit im französischen Staatssektor betrug 2010 3,1%. Um bis zum Jahr 2030 wieder die Staatsschuldenquote von gegenwärtig 85% auf 60% des BIP zu senken, bräuchte Frankreich aber einen Primärsaldo von 6,3% des BIP. Das erfordert jährliche Abgabenerhöhungen und/oder Einsparungen von 120 Milliarden Euro. Möchte man gleichzeitig die Abgabenquote auf beispielsweise schwedisches Niveau senken, was sicherlich angebracht wäre, so wären jährliche Einsparungen von 10% des BIP oder 18% der gesamten Staatsausgaben erforderlich, um im Jahr 2030 wieder bei 60% Staatsverschuldung angekommen zu sein. Das ist sicherlich auch in Frankreich möglich, aber nicht ohne grundlegende Veränderungen von Mentalitäten und Einstellungen in der französischen Gesellschaft. Der aus Sicht des März 2010 wahrscheinliche Sieg François Hollande bei den Präsidentschaftswahlen stützt die Vermutung, dass Frankreich die Lösung seiner strukturellen Probleme zunächst in noch höheren Abgaben und noch mehr Umverteilung suchen wird. Das wird kaum den erwünschten Erfolg bringen. Für Deutschland ist es angemessen, hier mit äußerstem Takt aufzutreten und vor allem keine unerbetenen Ratschläge zu erteilen. Es wäre anmaßend, ein Konsolidierungsprogramm mit so tiefen Eingriffen in die französische Gesellschaft von außen durch Ratschläge begleiten oder forcieren zu wollen. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Wenn ich mich an die Lektüre von Stendhals Rot und Schwarz erinnere, im Museum vor einem Monet stehe, an den Tati-Film Die Ferien des Monsieur Hulot denke, dann will es mir nicht in den Kopf, dass eine Nation, aus der solche Werke stammen, nicht die Finanzdisziplin aufbringen sollte, die nötig ist, um mit einer starken Währung zu leben. Werke von großer Kreativität entstehen ja niemals ohne Disziplin. Die Franzosen müssen sich ja an Konsolidierungsmaßnahmen nicht mehr zumuten, als sich beispielsweise die Schweden Anfang der 90er Jahre und die Esten oder Letten 2009-2010 bereits zugemutet haben. Ob sie noch die Franzosen bleiben können, die wir kennen, wenn sie sich das zumuten, ist freilich eine andere Frage. Und die Antwort darauf kann nur aus Frankreich selber kommen. Bei allem Takt braucht Deutschland in einem Punkt auch äußerste Härte. Die Franzosen müssen ihre Probleme selber lösen. Die deutsche Hilfe kann nur eine moralische sein. Der direkte oder indirekte Weg in die Transferunion, um französische Leiden zu lindern, wäre ein gefährlicher Irrtum, der auf die Dauer Frankreich nicht nützt und Deutschland schadet. Wenn das Mercosur-Geturtel hier Grenzen verwischt, wäre das ein schwerer Fehler.